WDR 5 Doc 5 Das Feature. Ich glaube, jeder kennt das Geräusch von Mücken, die dann irgendwann nachts super nervig um die Ohren fliegen. Ein Surren. Harmlos. Alltäglich. Unangenehm. Die haben halt sehr kleine Rotoren an Elektromotoren und drehen sich unglaublich schnell. Und dadurch hat man so ein ganz hochfrequentes Surren, fast so wie der Bohrer vom Zahnarzt oder so. Also eher so ein oder wie so ein Insekt, was in der Nähe ist. In einem anderen Kontext ist dieser Ton tödlich. Genau dieses Geräusch, nur viel, viel intensiver, ist das, was Soldaten aktuell hören, wenn sie in Kontakt mit diesen FPV-Drohnen kommen. Nur im Gegensatz zu einer Mücke, die ich ja im Zweifel mit der Hand irgendwo verscheuchen kann, kann ich das mit einer Drohne natürlich nicht machen, denn die bringt mich im Zweifelsfall um. FPV steht für First Person View. Der Pilot sieht durch die Kamera der Drohne, als würde er selbst fliegen. Die Geräte kosten wenige 100 Euro und werden zu Kamikaze-Waffen umgebaut. Billig, präzise, tödlich. Und jetzt achte ich da auch ganz bewusst drauf, in den ganzen Videoausschnitten hier auf Twitter oder X eben, hört man das ganz oft und man bekommt mittlerweile mit, dass das halt ein Ton ist, der die Leute halt belastet. Und wenn ich dann sehe, wie irgendwelche ukrainischen Soldaten im Schützengraben lungern und sich verstecken und dann nur das Surren so einer Drohne hören, boah, da geht's mir jetzt gerade hier schon Gänsehaut, das stelle ich mir schon sehr schrecklich vor, dieses Geräusch. Ja. Drohnen sind nicht nur Waffen, sie sind Klänge. Mit dem Krieg gegen die Ukraine hat der Krieg eine neue akustische Signatur bekommen. Sie klingt wie ein Insekt oder wie ein Motor. Und sie ist nicht nur an der Front zu hören, sondern auch über den Dächern der Städte. Ja, ich denke so ein bisschen wie ein Moped in der Ferne, also ein Es hat ein bisschen mehr Hubraum als ein Moped. Ich glaube, die haben da irgendwie so einen halben Liter oder sowas drin, aber halt relativ niedrigtourig, also so ein Brummen vor sich hin. Eine Shahed-Drohne. Sie transportiert 50 Kilo Sprengstoff und klingt, als würde jemand mit dem Roller vorbeifahren. Wenn man dieses Surren quasi kontinuierlich mit einer Frequenz hört, dann ist im Prinzip alles okay, weil dann fliegt die einfach geradeaus, also dann trifft sie jemand anderen. Wenn sich die Drehzahl erhöht, also wenn das Geräusch von nö nach nö geht, dann geht die runter in den Sturzflug. Der Krieg von morgen. Die Drohnen den Kampf um die Ukraine verändern. Feature von Christian Schiffer und Fritz Espenlaub. Bachmut, Ostukraine, Herbst 2023. Ein Erdloch zwischen den Bäumen. Karl, so nennen wir ihn hier, starrt auf den kleinen Bildschirm in seinen Händen. Darauf zu sehen, ein Waldstück, aufgenommen aus 100 Metern Höhe. Die Kamera schwenkt langsam über Baumwipfel und Lichtungen. Karl ist Drohnenpilot. Ein Schweizer, der freiwillig in die Ukraine gegangen ist, um zu kämpfen. Die Missionen beginnen immer gleich. Mit der Vorbereitung, mit Training, mit dem Packen von Material, das über Leben und Tod entscheiden kann. Dann, meist mitten in der Nacht, geht es los. Normalerweise mitten in der Nacht oder sehr, sehr, sehr früh am Morgen ins Einsatzgebiet, also nahe in das Einsatzgebiet zu fahren. Mit einem entweder gepanzerten Fahrzeug oder mit einem Pickup, teils auch mit einem Quadbike und ja, von da dann an den Einsatzort zu laufen. Das waren dann einige Kilometer zum Teil. Karl war 10 Monate lang als Freiwilliger an der ukrainischen Front, als Sanitäter und als Drohnenpilot. Seine Einheit ist klein, überschaubar. Wir waren immer zu zweit eigentlich, dass man sich abwechseln kann. Und dann war noch ein dritter oder ein vierter dabei, der dann jeweils die Umgebung im Blick behalten hat oder bei der Bestückung der Drohnen geholfen hat und allgemeine Probleme, die aufgetaucht sind, gelöst hat, sowie Kommunikation zum Hauptquartier aufrechterhalten hat. Der Einsatz selbst findet in einem Erdloch statt. Von dort aus, etwa 1,5 Kilometer von der russischen Frontlinie entfernt, steuern sie ihre Drohnen Richtung Feind, ins Niemandsland. Eigentlich fast durchgehend, so viel du kannst. Klar, irgendwo muss man danach mal eine Pause machen, aber eigentlich schon relativ durchgehend Mission geflogen und irgendwann nach Ablauf der Mission wieder zurückverschieben, im gleichen Stil, einige Kilometer laufen und dann abgeholt werden und dann zurück. Was in den sozialen Medien wie ein Videospiel aussieht, ist in Wahrheit ein Geduldsspiel. Nicht alle Missionen sind ein Erfolg. Es werden nur die Videos gepostet, die erfolgreich sind. Das ist mal das Erste, das man sehen muss. Und ich würde jetzt einfach mal so viel mal Daumen behalten, dass von 10 Missionen sind vielleicht 1 bis 2 erfolgreich. 3 Tage soll eine Mission dauern. Meistens werden es 6. Karl hat über 100 solcher Missionen hinter sich. Er ist routiniert, kennt die Abläufe. Aber diesmal ist eine Sache anders. Seit Stunden schon fliegt er Aufklärungsmissionen über das umkämpfte Gebiet. Zusammen mit seinem Kollegen, einem anderen Freiwilligen aus Europa. Ein eingespieltes Team. Wir haben gleich Ziele gesucht, für später der Nachtzeit zu bombardieren. Und wir haben danach ein Ziel gefunden. Auf dem Bildschirm ist eine Bewegung zu erkennen. Ein Soldat in einem Schützengraben. Das perfekte Ziel. Karl fliegt zurück zur Basis, um die Drohne mit einer Granate zu bestücken. Dann wieder hoch in die Luft, zurück zu der Stelle. Ich und mein Kollege sind zusammengeflogen. Normalerweise haben wir es so gemacht, dass einer hat nur die Fernsteuerung genutzt und der andere hat dann ausgelöst. Die Drohne schwebt über dem Ziel. Karl hat die Fernsteuerung in der Hand, sein Kollege den Finger am Auslöser für die Granate. 100 Meter unter ihnen, der Soldat im Erdloch. Ein Klick würde genügen. Und ich hatte so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und wir haben dann das nicht gemacht und sind nochmal zurückgeflogen. Irgendwas stimmt nicht. Was genau? Karl weiß es nicht. Vielleicht eine Bewegung auf dem Bildschirm, die irgendwie nicht passt. Er sagt zu seinem Kollegen, warte, nochmal genauer hinschauen. Am 24. Februar 2022, kurz vor 5 Uhr morgens, beginnt der Angriff. Raketen schlagen in Kiew ein, russische Truppen überqueren die Grenze, Panzer rollen auf die Hauptstadt zu. Russia's attack on Ukraine at this hour. Good morning, everybody. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Charkiw im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden. Damals glauben viele, der Krieg wird nur wenige Wochen dauern. Die russische Armee gilt als übermächtig, die Ukraine als hoffnungslos unterlegen. Aber es kommt anders. Die Ukraine schlägt den Vormarsch der Russen vor Kiew zurück, drängt die Angreifer in den Osten des Landes. Der Krieg wird zum Stellungskrieg, zur Materialschlacht, zum Abnutzungskampf und zu etwas anderem. Zum ersten großen Drohnenkrieg der Geschichte. Als der Krieg beginnt, hat Karl bereits Erfahrung als Soldat. Als Sanitäter in der Schweizer Armee war er auch im Ausland. Dann hat der Krieg angefangen im Februar 22, also der große Krieg hat angefangen im Februar 22. Und ich habe mich dann relativ schnell entschieden, was zu tun, weil ich hatte keine Verpflichtungen, ich hatte diverse Skills angeeignet und ich dachte, ich gehe einfach mal an die Grenze und schaue, was ich da machen kann. Im April 2022 fährt Karl an die polnisch-ukrainische Grenze. Erst will er nur helfen, Essen verteilen, Flüchtlinge betreuen. Doch schon bald wird mehr aus seinem Engagement. Ich war Mediziner, Sanitäter in meiner Armee. Wurde dann oftmals gefragt, ob ich da nicht was ausbilden, helfen und so weiter kann. Karl beginnt, ukrainische Soldaten in Gefechtsmedizin auszubilden. Doch dabei bleibt es nicht. Ich wurde mehrmals schon gefragt, ob ich nicht einen Vertrag unterschreiben will, wenn ich schon da war. habe aber immer Nein gesagt, weil diverse Dinge nicht gepasst haben für mich. Bei der Unit hat dann alles gepasst und ich habe dann zugesagt. Karl wird Soldat der ukrainischen Armee. 2022 sind Drohnen noch die Ausnahme. Heute sind sie überall. An der Front gibt es kaum noch einen Quadratmeter, der nicht von Drohnen überwacht wird. Der Himmel über der Ukraine ist inzwischen voll mit surrenden, kreisenden, jagenden Maschinen. Sichere Überwachungsdrohnen, definitiv omnipräsent. Egal, wo du hingehst, bist du nonstop überwacht. Also Tag und Nacht. Nacht vielleicht noch ein bisschen weniger, aber sicher auch trotzdem schwierig, dass man sich überhaupt bewegt, ohne dass das jemand mitbekommt. Dass aus dem Sanitäter Karl ein Drohnenpilot wird, hat nichts mit Begeisterung für die Technik zu tun, sondern mit Notwendigkeit. Denn in diesem neuen Krieg braucht jede Einheit ihre eigenen Augen am Himmel. Oft muss Karl lange warten, bis verletzte Soldaten vom Fronteinsatz zurückkommen. Zeit, in der er nicht tatenlos herumsitzen will. Ja, da habe ich meinen Commander gefragt, ob ich nicht was tun kann in der Zwischenzeit. Und der hat dann gesagt, ja, hier ist eine Drohne, kannst mal anfangen zu fliegen. Und dann habe ich mir die Drohne geschnappt, bin bei uns aufs Trainingsgelände gefahren und habe da eine Woche oder so jeden Tag geflogen, bis ich mal safe war. Und dann da ging es dann direkt an die Front eigentlich, so ein Einsatz zu fliegen, Überwachungseinsätze, aber auch Bombermissionen. Mein Name ist Enno Lenze, ich bin Kriegsberichterstatter, Museumsdirektor, Autor und Speaker auf Veranstaltungen. Karl ist mitten im Krieg. Enno Lenze dokumentiert ihn. Der 42-Jährige hat in Berlin einen Bunker gekauft und macht dort Ausstellungen zum Nationalsozialismus und zum Krieg in der Ukraine. Deswegen jetzt auch, wenn wir die Ausstellung vergrößern, kommt man rein, kommt sozusagen in den Vorabend oder in die Nacht des Krieges. Und die eine Seite des Raums ist, willst du bleiben? Und die andere Seite des Raums ist, willst du gehen? Wenn du bleibst, lernst du, wie du einen Molotow-Cocktail baust. Du musst lernen, wie du zum Beispiel einen Checkpoint besetzt und Autos kontrollierst. Oder du musst wissen, wer der nächste Bunker ist. Klingt jetzt nicht so gut. Oder willst du gehen? Das heißt, du packst einen Koffer und du siehst dein Heimatland vielleicht nie wieder. Ist auch keine Option. Nur um das in Geschichten und in Bildern mal klar zu machen, das ist jetzt deine Wahl. Lenze sammelt Überbleibsel des Krieges. Helme mit Einschusslöchern, Drohnenfragmente, Artilleriehülsen. Er will, dass Besucher verstehen, was Krieg bedeutet. Nicht abstrakt, sondern konkret. Am Tag nach unserem Interview fährt Lenze wieder in die Ukraine. Wieder mal. Er sammelt Geschichten, Exponate, hilft, setzt sein Leben aufs Spiel. Ein Video auf X und eine Sprachnachricht. Wir hatten eine kleine FPV-Drohne von den Russen über uns in Cherson. Wir waren gerade dabei, einen Priester zu besuchen. Und dann rief einer von seinen Mitarbeitern, Drohne, Drohne, Drohne. Und in dem Moment haben wir schon das hohe Surren über uns gehört, das näher kam. Sind losgerannt und in eine Kirche, die aufstand, rein. Und der Letzte hat dann die Tür zugemacht und dann hieß es warten. Die haben ja nur ein paar Minuten Batterien. Aber das war ein ziemlich hoher Puls und viel Adrenalin. Und dann eben auch die Sorge, wenn wir jetzt rauskommen, klappt das? Es hat geklappt. Diesmal. Aber das Geräusch bleibt. Etwa 1.500 Kilometer westlich. Der Drohnenkrieg. Er wirft längst Schatten bis nach Deutschland. Lars Jexmeyer, Head of Operations Donaustahl. Ich war auch lange Zeit in der Bundeswehr tätig. Donaustahl. Klingt wie Rheinmetall, nur mit Alpenpanorama. Donaustahl entwickelt aber keine schweren Panzer, sondern ausschließlich Drohnen. Und trainiert Einheiten im Umgang mit ihnen. Ja, der Akustik, die ist schon markant, die hatten halt einen gewissen Abdruck. Das ist etwas, womit halt auch viel gearbeitet wird. Das hat natürlich auch eine psychologische Implikation, ne? Drohnen als Waffe. Klang als Waffe. Jeder, der irgendwie mal mit einer Drohne beschossen wurde, der hört das definitiv anders als jeder, der jetzt mit Hobbyisten so hört. Und es wird auch teilweise nur geflogen, um halt diese Effekte auszunutzen. Das kann man vergleichen, wie sonst militärisch das Deckungsfeuer mit einem MG geschossen wird. Da wird auch größtenteils die Geräuschkulisse ausgenutzt, um Angst zu erzeugen. Das schafft man mit der Drohne auch mittlerweile. Das Geräusch reicht. Schon ducken sich alle Beteiligten. Die Drohne wird zur akustischen Warn- und Einschüchterungswaffe. Wenn wir halt einfach nur über gegnerische Stellung rüberfliegen, um den Kopf runterzuhalten. Genau, das ist eigentlich ein ganz klassisches, geläufiges militärisches Phänomen. Die psychologische Wirkung beginnt beim Geräusch. Was fliegt da? Was hat es vor? Besser mal den Kopf unten lassen. Trotzdem ist die Drohne selbst oft leise. So leise wie möglich. Prinzipiell will man mit der Drohne ja auch eigentlich möglichst unerkannt bis zum Gegner kommen. Und das gelingt uns mit unseren Drohnen schon. Das haben wir mehrfach getestet. Unsere hört man maximal 80 Meter weit. Also unter den Idealbedingungen, freie Bahn, kein Baum im Weg, 80 Meter. Und danach hört man sie eigentlich erst. Also wir sagen dann immer so, sobald man unter 50 Meter ist, hört uns der Gegner definitiv. Dirksmeier kennt das Geräusch nicht nur vom Übungsplatz, zu dem wir mit dem Auto fahren, sondern auch vom Einsatz. Bei mir war es zum Beispiel auch der Fall, ich war damals im Irak-Einsatz der Bundeswehr mitgebunden. Da gab es durchaus von Seiten der IS schon Angriffe mit umfunktionierten, was wir immer Kurzdrohnen, also Civilian Off-the-Shelf Solutions, also sprich handelsübliche Drohnen, die aus dem Ladenregal genommen wurden und umfunktioniert wurden. Das haben die teilweise genutzt, um Explosivmaterial oder chemische Kampfstoffe zu verbringen. Manchmal bleibt nur Schutz suchen und warten. Und deshalb hatte ich zum Beispiel auch Tage, wo ich halt im Nordirak, das ist jetzt nicht so die kälteste Ortschaft, mit voll ABC-Schuss einen Tag verbracht habe, weil es hieß, da ist eine gegnerische Drohne in der Luft, da könnte wahrscheinlich C-Kampfstoff drin sein. Wir können jetzt nichts machen, außer abwarten und vorsichtshalber eine Gasmaske aufhaben. Der moderne Drohnenkrieg beginnt lange vor der Ukraine. In Afghanistan und im Irak feuern riesige amerikanische Drohnen Raketen auf Ziele, gesteuert aus Containern in Nevada. Ein Krieg, bei dem der Pilot tausende Kilometer entfernt ist. Später wird der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan zur Blaupause. Billige, präzise Drohnen entscheiden erstmals im großen Stil über Geländegewinne. Seitdem hat sich nicht nur die Technik verändert, sondern auch der Klang des Krieges. Nach ein paar Minuten Fahrt stehen wir auf einem Acker nördlich von München. Kies, Sonne, offenes Gelände. In einem Rucksack liegt sie, die Trainingsdrohne. Kein Prototyp, sondern ein Modell, wie es tatsächlich zum Einsatz kommt. Leicht und kompakt, dann hebt sie ab. Erst ganz langsam, dann beschleunigt sie, bis sie fast gar nicht mehr zu hören ist. Und plötzlich? Ostukraine, Herbst 2023. Das Waldstück nahe Bachmut. Karl und sein Kamerad waren gerade kurz davor, mit ihrer Drohne eine Granate abzuwerfen. Auf einen Soldaten, den sie bei einem Erkundungsflug in einem Erdloch im russischen Gebiet entdeckt haben. Doch irgendetwas lässt Karl zögern. Also wir waren wirklich schon oben dran und wollten schon auslösen und hat den Egelass gewunken oder Egelass gemacht. Das ist nicht komisch, hat mich einfach komisch gedacht. Und ich hatte gesagt, nein, machen wir nicht. Sie fliegen näher heran. Karl zoomt mit der Kamera ran. Und dann sieht er es. Als wir dann nochmal zurückkamen, haben wir gesehen, dass das ein ukrainischer Soldat war. Ein ukrainischer Soldat. Einer von ihnen. Karl und sein Kollege hätten beinahe einen Kameraden getötet. Der war aber gefangen hinter der Frontlinie. Also am Tag zuvor hat sich die ganze Frontlinie eigentlich verschoben. Und der war eigentlich schon weit, also ja, mehrere hundert Meter hinter der russischen Frontlinie, gefangen in diesem Erdloch. Und war aber auch verletzt, war ziemlich schwer verletzt, sage ich mal. Karl fliegt mit der Drohne noch einmal näher heran. Der Mann bewegt sich kaum, scheint geschwächt. Haben den, sage ich mal, ja nicht beobachtet, aber so ein bisschen, ja doch, Kontakt eigentlich aufgenommen. Und da, eine Bewegung. Der Soldat hebt etwas in die Höhe. Eine Kette mit einem ukrainischen Erkennungszeichen. Sie hatte so eine Kette irgendwie mit dem ukrainischen Trisub da. Und dann mussten wir, ja, scheiße, das ist eine von uns. Aber der kann nicht weg. Krieg klang früher anders. Schwere Geschütze, Panzer, Düsenjäger. Geräusche, die man von Weitem hören konnte, die einem Zeit gaben, zu reagieren. Der Krieg in der Ukraine begann auch so. Das war 2022. Ein klassischer Krieg. Russische Panzerkolonnen gegen ukrainische Verteidiger. Aber schon nach wenigen Monaten ändert sich alles. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs starteten die Russen diese Drohnen in mehreren Wellen gegen Kiew und seine Umgebung. Zugleich hat Russland die Ukraine weiter mit Drohnen aus der Luft beschossen. Ziel des massiven russischen Drohnenangriffs. Mehr als 100 Drohnen angegriffen. Es ist von einem total Spezialding, was man aus einer YouTube-Dokumentation kennt, zu einem Alltagsgegenstand geworden, aber noch mehr Wegwerfprodukt als ein Handy. Also ich wette, wenn man so eine normale Einheit an der Front fragt, wie viele Handys habt ihr im letzten Jahr benutzt und wie viele Drohnen, dann haben die viel mehr Drohnen gehabt als Handys. Ist bizarr. Das ist wieder Enno Lenze, der Kriegsberichterstatter und Museumsdirektor. Er ist regelmäßig an der Front in der Ukraine. Und was er dort sieht, hat mit dem klassischen Krieg von 2022 nichts mehr zu tun. Heute kämpfen beide Seiten mit den gleichen Waffen. Kleine, billige Drohnen, gekauft im Internet oder selbst zusammengebaut. Aus dem Hightech-Krieg ist ein Bastelkrieg geworden. Ein Krieg, den jeder führen kann. Ein Krieg, vor dem sich niemand verstecken kann. Was mir dort nur auffällt, wenn ich jetzt in die Ukraine gehe und sage, hey, kann ich mal eine Drohne sehen, was halt früher nicht ging, dann sagen die, hier ist das Lager mit 500 Drohnen und da drüben sind noch mal 1000. Die Zahlen sind eindeutig. Bis zu 100.000 Drohnen werden jeden Monat in der Ukraine verbraucht. Wegwerfprodukte des Todes. Auch die Opferzahlen lassen keinen Zweifel daran, wie verheerend dieser Krieg geführt wird. Laut der ukrainischen Armee gehen 70-80% aller Verluste heute auf das Konto von Drohnen. Das ist nicht mehr der Krieg, den wir aus Geschichtsbüchern kennen. Das ist etwas völlig Neues. Etwas, das die Art, wie wir Menschen Krieg führen, für immer verändert. Es ist ein Rechenexempel, das die Regeln des Krieges auf den Kopf stellt. Eine einfache Gleichung, die Alexander, ein ukrainischer Drohnenpilot, und seine Kameraden an einem Tag im Frühjahr 2023 praktisch vorgeführt haben. Sie steuern ihre Drohnen in ein Lager, in dem gepanzerte Fahrzeuge, Raketenwerfer und weitere Waffensysteme stehen. So we managed to destroy like incredibly huge stockpile of their weaponry. It was blowing up for like 2 days, their armor, yeah. So we destroyed probably like 3 or 4 armored vehicles that day. One heavy tank, one moving artillery and 2 rocket launch systems. 2 Tage lang explodiert das russische Waffenlager. Die Bilanz: millionenschweres Kriegsgerät vernichtet. Aber womit? Alexander rechnet vor. And you need at least like 5 or 10 FPVs to like probably destroy a tank brigade. Not a tank brigade, but a tank squad, definitely. If you have a good pilot. 5 bis 10 Drohnen bräuchte Alex, um 2 bis 3 Panzerfahrzeuge zu zerstören. You're spending like, let's say, 3.5-4K for bringing down like half of a mil. That's gorgeous. $4,000 gegen eine halbe Million. Das ist die neue Mathematik des Krieges. Ein Verhältnis von 1 zu über 100. Alexander nennt es gorgeous, umwerfend. Bei der Operation Spinnennetz zerstören Drohnen sogar russische Bomber im Wert von $1 Milliarden. Auch in der Vergangenheit hat nicht immer die technologisch überlegene Armee gewonnen. Asymmetrische Konflikte wie in Vietnam oder Afghanistan haben das gezeigt. Doch über Jahrzehnte dominierte trotzdem die Vorstellung, dass Hightech entscheidet. Panzer gegen Panzer, Rakete gegen Rakete. Ein Wettrüsten der Supermächte, bei dem die reichsten Länder dominieren. Heute kann ein Teenager in einer Garage eine Drohne bauen, die einen $1 Millionen-Panzer zerstört. Hunderte kleine und mittelgroße Workshops in der Ukraine produzieren FPV-Drohnen quasi am Fließband. Einfachste Elektronik, ein Motor, ein Sprengkopf. Fertig ist die Präzisionswaffe. Hausfrauen arbeiten hier, Studenten, Zivilisten, die im Krieg zu Drohnenbauern geworden sind. Alexander vergleicht das mit einer anderen, viel teureren Waffe. Die Rocket called Excalibur. It costs like approximately more than 100,000, more than 100k US. Let's imagine you can buy just, you can make a whole drone army with that amount of money. Eine Excalibur Artilleriegranate. Über $100,000. Dafür bekommt man eine ganze Drohnenarmee. Und diese Armee ist flexibler, präziser, unberechenbarer als alles, was es bisher gab. Die neue Kriegsökonomie funktioniert wie ein Videospiel. Billige Einheiten gegen teure Endgegner. Masse gegen Klasse. Und wie in jedem guten Spiel, die kleinen, wendigen Figuren gewinnen gegen die schwerfälligen Riesen. So, the drones right now, they're not only a recon capabilities, they are also the perfect demolition weapon. It becomes as deadly as possible. So I believe that the remote types of weaponry are going to be the future of the war. Ferngesteuerte Waffen, die Zukunft des Krieges. Die Teile, die man braucht, um diese Drohnen zu bauen, die müssen irgendwo herkommen. Und die kommen vom Weltmarkt in aller Regel, wenn man sie nicht selbst produzieren kann im Land. Und da ist China natürlich ein gewaltiger Lieferant. Frank Sauer ist Politikwissenschaftler und Militärexperte an der Universität der Bundeswehr. Er sagt, China ist der Waffenlieferant der Welt, der keine Waffen liefert. Ein perfider Trick der Globalisierung. Die Bauteile für autonome Killermaschinen werden als harmlose Consumer-Elektronik verkauft. Rechtlich völlig unbedenklich. Ein Elektromotor ist ein Elektromotor. Eine Kamera ist eine Kamera. Erst in Kombination wird daraus eine ferngesteuerte Mordwaffe. Aber das ist nur der Anfang. Denn die nächste Stufe macht die Sache noch billiger und noch tödlicher. Die andere Lösung ist eben, die Drohnen mit einer KI-gestützten Objekterkennung auszustatten, sodass sie eben Ziele selbstständig dann erkennen können und diese auch anfliegen können, wenn die Funkverbindung zu ihrem Bediener abgerissen ist. Künstliche Intelligenz macht den Krieg nicht nur billiger, sie macht ihn autonom. Eine Drohne mit KI kostet vielleicht $1,000 statt 400, aber sie braucht keinen menschlichen Piloten mehr. Sie kann selbst entscheiden, wen sie tötet. Autonome KI-Waffensysteme haben Konsequenzen, die noch keiner absehen kann. Das Problem? Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Insofern ist das eine Entwicklung, die aus meiner Perspektive sehr bedauerlich ist, weil ich natürlich jahrelang darauf hingearbeitet habe, zu sagen, hey, lasst uns da nicht so unkontrolliert reinstolpern, sondern lieber vorher gute, verbindliche Regeln für alle aufstellen. Aber das hat nicht geklappt. Während die Diplomaten noch über Regeln diskutieren, wie künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden darf, hat die Realität sie überholt. In der Ukraine werden bereits KI-gesteuerte Drohnen eingesetzt. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Ostukraine, bei Bachmut. Das Erdloch im Wald. Karl und sein Kamerad sind ratlos. Was tun mit dem verwundeten Ukrainer, den sie tief hinter feindlichen Linien mit ihrer Drohne entdeckt haben? Karl funkt das Kommando an, meldet die Situation. Währenddessen kreist die Drohne über dem isolierten Soldaten. Karl weiß, jede Minute hier oben ist gefährlich. Die russischen Drohnen könnten sie jeden Moment entdecken. Das andere ist, dass in der Nacht auch viel weniger Leute draußen sind. Also viel weniger potenzielle Ziele sind irgendwas am Machen. Sagen wir, viele ziehen sich in der Nacht zurück in ihre Schutzräume. Es ist jetzt Tag, die gefährlichste Zeit. Überall schwirren russische Aufklärungsdrohnen umher, suchen nach Zielen. Karl und sein Kollege kauern in ihrem eigenen Erdloch, nur ein paar Quadratmeter groß, mit Ästen und Tarnnetzen abgedeckt. Von hier aus dieser improvisierten Schaltzentrale, versuchen sie, das Leben eines Kameraden zu retten. Wir haben dann da eben medizinische Güter, also Bandagen, Tourniquets und so weiter, rübergeschickt mit der Drohne. Also wir sind dann jeweils zurück, 10-mal sicher hin und zurück geflogen, um dem was auch immer zu bringen. Sie bringen Bandagen, Schmerzmittel, Wasser, alles, was die kleine Drohne tragen kann. Sie verwandeln das Fluggerät in einen Rettungstransporter. Bei jedem Flug riskieren sie, entdeckt zu werden. Denn die russischen Invasoren auf der anderen Seite scannen die Funkfrequenzen, um die Verstecke von Drohnenpiloten zu lokalisieren. Karl starrt wieder auf den Bildschirm. Der Soldat versucht zu kommunizieren, mit Handzeichen. Und wir haben dann auch probiert, Kontakt aufzunehmen, also zuerst mit unserem Kommandeur. Und dann haben wir probiert herauszufinden, wer ist das, von welcher Einheit ist der und was machen wir mit dem. Die Funkverbindung knistert. Karl wartet auf Antwort vom Kommando. Er hat die Position des verwundeten Soldaten durchgegeben, die Koordinaten, den Zustand. Aber die Antwort, die kommt, ist nicht das, was er hören will. Es wurde dann relativ schnell klar, dass da keine Rettungsmission stattfinden wird, dass das nicht möglich ist. Aufgrund der Konzentration der Russen da war nicht möglich, dass da ein Durchbruch von uns stattfindet. Zu viele russische Truppen in dem Gebiet. Zu gefährlich für eine Rettungsmission. Karl blickt wieder auf den Monitor. Der Soldat im Erdloch wirkt schwächer als noch vor einer Stunde. Er hat dann auch so ein bisschen mit uns kommuniziert, jeweils, wenn wir da in der Nähe waren. Also wie auch immer man dem Kommunizieren sagen kann, wenn man als Person mit einer Drohne kommuniziert. Mit Handzeichen. Ein Daumen nach oben. Alles okay? Winken, Kopfschütteln. Karl und sein Kollege entwickeln ein improvisiertes Zeichensystem. Sie lassen die Drohne in bestimmten Mustern fliegen. Hoch und runter heißt ja, seitwärts nein. Ja, der wollte natürlich gerettet werden. Ja, sie müssen ihn dann so ein bisschen, sag ich mal, eröffnen, dass es nicht stattfinden wird. Wie bringt man jemandem bei, dass keine Hilfe kommt? Dass er auf sich allein gestellt ist? Karl schreibt eine Nachricht auf einen Zettel, befestigt sie an der Drohne und lässt ihn fallen. Wir haben ihm dann auch einen Zettel runtergeworfen, wo drauf stand, wenn du raus willst, dann ja, musst du heute Nacht rauskommen. Eine letzte Chance. Heute Nacht. Die Frontlinie verschiebt sich ständig, jeden Tag ein paar hundert Meter in die eine oder andere Richtung. Eine Nacht. Mehr Zeit bleibt dem Soldat nicht, sich selbst zu retten. Karl lässt die Drohne noch einmal über die Position kreisen, dann lenkt er sie zurück zu ihrem Versteck. Die meisten dieser kleinen Drohnen, die Karl und seine Kameraden verwenden, kommen aus China oder werden in der Ukraine selbst zusammengebaut. In Deutschland ist lange wenig passiert. Inzwischen gibt es jedoch auch hier Firmen, die sich innerhalb weniger Monate von zivilen Unternehmen zu Rüstungsbetrieben gewandelt haben. Eine von ihnen sitzt in Niederbayern. Also das erste Mal, als ich eine Drohne in unserer Klasse, wir sprechen ja hier von den FPV-Drohnen, nicht von den ganz großen wie Predator etc., sondern in Drohnengrößen, die irgendwo unter einem halben Meter auf einem halben Meter liegen. Das müsste tatsächlich Anfang 2024 gewesen sein, als ich die tatsächlich in allernächster Umgebung gehört habe. Das waren auch schon unsere eigenen Drohnen. Das ist Stefan Thumann, Gründer und Geschäftsführer der Donaustahl GmbH. Ein Start-up für Drohnenkriegsführung aus Niederbayern, bei dessen Drohnentest wir vorhin dabei waren. Noch vor 2 Jahren hat er mit Kriegsgerät überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich der Zivilwaffen. Ich hätte auch keinerlei Problem gehabt, das fortzuführen. Tumann handelt mit ziviler Ausrüstung, Zubehör für Jagdgewehre und Sportpistolen. Ein ganz normales Geschäft in einer ganz normalen Zeit. Doch mit Russlands Überfall auf die Ukraine verändert sich die Welt. Plötzlich ist Krieg ganz nah. Tumann beginnt, Hilfsgüter in die Ukraine zu schicken. Schutzausrüstung für Sanitäter, Schutzhüllen für Satellitenterminals. Alles selbst entwickelt, teilweise aus dem 3D-Drucker. Und dann kommen immer häufiger Anfragen aus der Ukraine. Und natürlich kam dann immer mehr der Bedarf, Leute, wir brauchen Drohnen. Kennt ihr nicht irgendwie eine Drohnenfirma, die irgendwas machen? Eine Drohnenfirma? Tumann kennt keine. Er kommt ja aus dem zivilen Waffenbereich. Aber dann, eines Abends... Dann habe ich mir gedacht, bei einer halben Bier im Wirtshaus, naja, man müsste halt auch mal Drohnen bauen. Und dann habe ich gesagt, jetzt bauen wir halt einmal Drohnen. So beginnen manche Revolutionen, mit einer halben Bier und einer spontanen Idee. Aber wie baut man eigentlich eine Drohne? Batterie, Rotoren, alles offensichtlich. Aber Tumann denkt über den Körper der Drohne nach, über die Strukturteile. Die meisten Drohnen sind aus Carbon oder Kunststoff und damit entweder zu teuer oder zu zerbrechlich. Und dann, wieder im Wirtshaus, sitzt neben ihm ein Handwerker. Neben mir saß ein Schreiner, dem ich mich über ein ganz anderes Thema ausgetauscht habe. Dann ging es tatsächlich um einen Schrank. Und wir sind dann auf das Thema der Holzverbundstoffe gekommen. Ein Schrank, Holzverbundstoffe. Und plötzlich hat Tumann eine Idee. Und ich habe dann einmal den Gedanken in meine halbe Bier geäußert, ob man nicht einfach mal ausprobieren kann, ob man eine Multiplexplatte, also Spanpressholz, hier zumindest mal austesten kann, ob es für unseren militärischen Anwendungsbereich, nämlich den einfachen Einsatz, also ein Weg, ein Flug muss das Zeug aushalten, ob das ausreicht. Eine Kriegsdrohne aus Sperrholz. Das klingt absurd. Wie ein Bastelprojekt für den Hobbykeller. Aber Tumann probiert es aus. Dann haben wir uns eine Platte zurechtgeschnitten, haben da Rotoren draufgeklatscht, uns im Internet ein FC gekauft, ein ESC und ein bisschen Übertragungstechnik, Video und Steuerung. Und dann hat das überraschend gut funktioniert. Die Holzdrohne hebt ab. Die Bundeswehr steht vor einem Dilemma. Einerseits sieht sie täglich in der Ukraine, wie Drohnen im Wert von wenigen 100 Euro Panzer für Millionen zerstören. Andererseits dauert es bei der Truppe Jahre, bis neue Technologien vom Prototyp bis zur Einsatzreife gelangen. Das Problem liegt nicht bei den Soldaten oder der Technik, sondern in den Strukturen. All die Prozesse, die wir haben, heutzutage sind für eine gewisse Situation gemacht, nämlich für den Frieden. Das ist gut und richtig, dass es das gibt. Wir leben formal juristisch im Frieden. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wir befinden uns aber realistisch betrachtet in einer hybriden Situation. Und jetzt legen wir da gegenüber Prozesse, die nicht dafür ausgelegt sind letztendlich, für diese hybride oder Konfliktsituation. Sven Weizenegger leitet den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Seine Aufgabe? Die Lücke zwischen Silicon Valley-Geschwindigkeit und Bundeswehrbürokratie schließen. Denn während sich die Art der Kriegsführung rasant wandelt, hängt die deutsche Rüstungsbeschaffung noch immer in Strukturen fest, die für eine andere Zeit gemacht wurden. Die kleinen Projekte vom Innovation Hub zusammen mit Start-ups bewirken da wenig. Das Bottleneck ist in der Skalierung und das in den Wirkbetrieb zu bekommen. Denn was man nicht machen darf, ist Systeme isoliert zu betrachten. Man muss das immer im Wirksystem Bundeswehr betrachten. Weil was bringt 100.000 Drohnen, wenn ich keine Infrastruktur habe, um die Kamerabilder, die Sensorik zu monitoren, zu bewerten? Nämlich gar nichts. 100.000 Drohnen ohne die Infrastruktur, sie zu steuern. Das wäre wie 100.000 Smartphones ohne Mobilfunknetz. Die Bundeswehr muss nicht nur Hardware beschaffen, sondern ganze Systeme neu denken. Datenverarbeitung, Kommunikation, Ausbildung. Alles muss zusammenpassen. Helfen könnten dabei auch Leute wie Karl, der Schweizer Drohnenpilot. Der ist inzwischen ein gefragter Mann bei europäischen Armeen. Dort erklärt er den Soldaten, wie sie sterben werden. Nicht in 10 Jahren, nicht in einer hypothetischen Zukunft, sondern heute, wenn sie so kämpfen, wie sie es gelernt haben. Karl weiß das, weil er an der ukrainischen Front war. Erst als Sanitäter, dann als Drohnenpilot. Heute ist er zurück in Europa und sieht täglich, wie wenig der Westen aus der Ukraine gelernt hat. Viel zu langsam. Es dauert alles ewig. Die Learnings, ich glaube, die Lektionen sind da. Ich hoffe, sie wurden erkannt. Ich hoffe es. Ich glaube, es findet momentan ein Umdenken statt in vielen europäischen Armeen. Aber langsam, langsam. Karl erlebt es in seinen Trainings hautnah. Soldaten, die glauben, sie könnten sich im Wald verstecken, bis er seine Drohne steigen lässt. Die sind dann extrem überrascht, wenn wir tarnen uns jetzt im Wald und ihr geht uns suchen. Viel Spaß, uns zu finden. Und du gehst dann in die Luft und nach 30 Sekunden, okay, da ist deine Position, da. Und dann ist dann jeweils das große Staunen. Ah, okay, das wussten wir gar nicht. Das ist so einfach. Ja, es ist so einfach. Und die werden alle vermutlich draufgegangen, wenn es ein echter Einsatz wäre. In der Ukraine dauert Innovation einen Tag. Hier in Europa? Das Problem, was hier einfach so ein bisschen ist, ist die ganze Bürokratie. Der Innovationsfluss ist viel zu langsam in den meisten Stellen. Weil in der Ukraine, wenn du was testen willst, okay, du nimmst dir die Drohne, du nimmst dir die Bombe, ein bisschen Klebeband und dann fährst du aufs Feld raus, okay, und dann hast du dein Ergebnis am gleichen Tag. Und hier ist halt immer Beschaffungscycles, 18 Monate. Gut, in 18 Monaten sind die meisten Dinge schon wieder veraltet. 18 Monate. In der Ukraine-Zeit sind das mehrere Generationen von Drohnentechnologie. Während Europa plant und prüft, entwickelt sich der Krieg der Zukunft weiter. Und die Zeit läuft davon. Karl sieht die Zukunft und sie ist nicht schön. Container voller Drohnen, die schon jetzt auf dem Weg nach Europa sein könnten. Sabotageakte, die längst begonnen haben. Einen Feind, der den Krieg der Zukunft bereits führt, während Europa noch über den Krieg von gestern diskutiert. Wir müssen uns, ich glaube, da nichts vormachen. Russland ist im Krieg mit uns. Es ist nur die Frage, ob wir auch im Krieg mit Russland sind oder ob wir einfach warten und zuschauen. Wie schützt man sich vor Drohnen? Auf dem Schlachtfeld mit Störsendern, Tarnnetzen, Käfigen aus Stahl. Und in der Stadt mit Architektur und Instinkt. Das eine ist relativ einfach, nicht in hohen Gebäuden oben wohnen. Wenn man derzeit so bei Airbnb und so guckt, die Wohnungen mit guter Aussicht in Kiew sind unglaublich günstig zu haben. Also so 25. Etage freistehend, kriegt man für 20 Euro die Nacht ein Riesen-Apartment. 20 Euro für ein Penthouse mit Panoramablick und Todesrisiko. Das zum einen unten wohnen und unten umgeben von hohen Gebäuden, weil so steil kann die Shahed nicht ins Erdgeschoss kommen. Ist auch wirklich merkwürdig, wie man sehr schnell auf genau diese Dinge achtet. Der Krieg verändert vieles, auch die Logik des Wohnens. Das Penthouse wird zur Falle, das Erdgeschoss zur Rettung. Da waren wir in einer großen Stadt, wollten aber nicht direkt in der Stadt in ein Hotel gehen, weil das gefährlich ist und auch mit Apartments mieten wird immer gefährlicher. Und uns wurde so eine Art, ja, wie so ein Ferienpark, 2-3 Kilometer vor den Toren der Stadt empfohlen, weil der halt ein Stück abseits liegt. Wo früher Städter grillten, suchen heute Soldaten Schutz vor dem Klang des Krieges. Dann haben wir da gewohnt und da wohnte eben auch ein ehemaliger Soldat. Der sagte, er wohnt genau deswegen da, weil es dort ruhiger ist und weil er eben diese Geräusche nicht erträgt, weil das halt zu Panik bei ihm führt. Shahed-Drohnen, fliegende Dreiecke, die klingen wie Mopeds, mit 50 Kilo Sprengstoff. Also ich würde es eben sozusagen als eine Melange beschreiben aus Kanonendonner und dem Sirren von Elektromotoren. Sagt Frank Sauer, der Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr. Ich denke da auch öfter drüber nach, wie die traumatisierende Wirkung dieser Drohnenkriegsführung auf lange Sicht eigentlich sein wird und was das mit den Gesellschaften macht, die sich da im Krieg befinden und hoffentlich irgendwann nicht mehr im Krieg sein werden. Wir wissen das ja, dass eben dieser Shellshock im Grunde durch den Artilleriebeschuss Leute schwer mitnehmen kann, traumatisieren kann. Shellshock. Das Trauma des Ersten Weltkriegs. Einschläge von Granaten, Verletzte, Tote, der Körper unter Dauerstress und eine Psyche, die lange danach nicht zur Ruhe kommt. Dass diese Drohnen im Grunde kleine Artilleriegranaten sind, die mir hinterherfliegen und die mich jagen, ist schon nochmal eine ganz andere Qualität. Und das dann eben verbunden mit dem Geräusch ist schon so eine Sache, dass ich mir manchmal überlege, was ist mit all den Menschen, die vielleicht irgendwann mal wieder im Frieden leben und die das erlebt haben, die dann irgendwo an der Wiese vorbeilaufen, wo jemand so eine Hobbydrohne fliegen lässt. Ein Geräusch, das einen augenblicklich zurückkatapultiert. Was passiert dann? Werden die dann sofort retraumatisiert und kickt dann sofort ihr posttraumatisches Belastungssyndrom wieder rein? Ja? So wie eben auch Soldaten zusammenzucken, wenn irgendwo eine Fehlzündung ist beim Auto und es einen lauten Knall gibt und sie denken, da schlägt gerade eine Artilleriegranate ein. So das Äquivalent dazu. Also so Sachen gehen damit einher und sind eben verbunden mit dieser neuen Geräuschkulisse, die von den Drohnen erzeugt wird. Und die, die diesen neuen Geräuschen am nächsten sind, die Infanteristen. Zu Fuß unterwegs, oft ohne Schutz, ausgeliefert. Sie sind nicht nur körperlich bedroht, sondern auch psychisch. Ich bin ja auch Infanterist gewesen bei der Bundeswehr, also der Soldat, der zu Fuß irgendwo unterwegs ist. Und die Videos zu sehen, wie sich irgendwelche FPV-Drohnen dann auf Hüfthöhe bei den Soldaten hier umsetzen, um dann halt auch moralisch und körperlichen Schaden anzurichten. Ich erinnere mich schon, mein erstes Video war dann so, boah, hätte ich das damals gesehen, hätte ich das damals gewusst, wäre ich zu einer anderen Truppengattung gegangen. David Mattei, 14 Jahre Soldat, Gebirgsjäger, heute Social-Media-Influencer mit 220.000 Followern. Als ich mir zum ersten Mal selber eine gekauft habe, und zwar machte ich Content und da gab es so ganz günstige hier FPV-Drohnen. Die wollte ich mir mal holen, bin dann mit meiner Tochter raus aufs Feld, habe die getestet und da dann zum ersten Mal dieses Surren gehört. Was bleibt, ist ein Geräusch. Und die Angst, die es auslöst. Bei Zivilisten und bei Soldaten an der Front. So wie bei Alexander. So you have a million ways to die on a front line right now. You can be hit by a drone, you can be hit by a grenade, a bullet, a rocket launcher, artillery shell, a tank, anything. So you have to be really, really careful while moving, sleeping, doing your duties. It's really hard to be an infantry soldier right now. Drohnen, Granaten, Kugeln, Raketen, Artillerie, Panzer. An der Front kann man auf unzählige Arten sterben. Wer dort kämpft, muss ständig wachsam sein. Beim Gehen, beim Schlafen, selbst bei den alltäglichsten Dingen. Auch Alexander hatte nach seiner Zeit als Soldat mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen. In den ersten Monaten haben manche Geräusche im zivilen Leben immer wieder für Schreckmomente gesorgt. Vor allem, als er in der Nähe eines Flughafens gelebt hat. The first thing you do is like laying on the ground and hiding your head or searching for a tree. Sich ducken, den Kopf schützen, Schutz suchen, als wäre man noch im Einsatz. Doch Alexander sagt, dass es inzwischen besser geworden ist, auch durch eine Behandlung in München. But like in the meantime, you manage to fight that issue. In the meantime. You have like you need to work with the psychologist and with yourself to fight the feeling of tracking the noises. Yeah, that habit. Heute sagt Alexander, es ist besser geworden, auch durch eine Therapie in München. Aber um dieses ständige Lauschen, diese Furcht vor bestimmten Geräuschen zu überwinden, muss man an sich arbeiten mit Psychologen. Alexander hat es geschafft. Wie viele andere den Kampf kämpfen werden, weiß niemand genau. Zurück zu Enno Lenze. Das Brummen der Shahed-Drohnen hat sich eingebrannt. Ich glaube, das sind so Geräusche, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Also es gibt so einzelne Szenen oder Dinge, also ein ganz spezifisches Geräusch, also nicht jedes, sondern so ein bestimmter Klang davon. Ein Klang, der ihn bis nach Berlin verfolgt, auf zwei Rädern mit Auspuff. Also selbst wenn ich hier in Berlin unterwegs bin und so ein Moped dreht hoch, dann ist es so, wie wenn das Gehirn sagt, hey, Achtung, das Geräusch kenne ich. Dann sagt man aber so einen Bruchteil von einer Sekunde später, nee, ich bin ja in Berlin. Aber man merkt, wie sich das so einbrennt. Ostukraine, bei Bachmut, das Erdloch im Wald. Karl und sein Kamerad blicken auf den Bildschirm in ihrer Hand, auf das Videobild des verwundeten Soldaten. Mehrfach haben sie ihm zu verstehen gegeben, dass er aus eigener Kraft in Richtung der ukrainischen Stellungen kommen muss. Doch seine Verletzungen sind zu schwer. Ja, das war schon hart. Vor allem, wenn man das dann über Stunden und Stunden gesehen hat, wie der da in dem Loch sitzt, verzweifelt und man weiß ganz genau, man kann nichts tun. Es ist einfach nicht möglich, irgendwas zu tun. Klar kannst du da irgendwelche, wir haben Wasser abgeworfen, wir haben irgendwas zu essen abgeworfen, wir haben irgendwas eben Bandagen und Medikamente abgeworfen, aber schlussendlich rauskommen muss der selber. Eine letzte verzweifelte Idee. Können Karl und sein Kamerad eigenmächtig los, um den Mann da rauszuholen? Irgendwie? Also wir haben auch diskutiert, ich und mein Kollege, ob wir selbst ein Quadbike nehmen und probieren, dahin zu fahren, aber es wäre eine absolute Suizidmission gewesen. Quadbikes. Damit könnten sie es versuchen. Einfach losfahren, den Mann holen. Aber Karl weiß, was das bedeuten würde. Er kennt das Gelände. Er weiß, wer da draußen wartet. Allein schon die Suche nach einem Quadbike wäre hochgefährlich. Das wäre schon eine risky Mission gewesen. Und dann da quer über das Feld zu fahren, wo alle darauf warten, dass jemand da reingeht, während des Tags noch, wo sowieso alle Drohnen am Fliegen sind. Also, und sich dann diesen Typen aus dem Loch zu bringen und dann aufs Quadbike zu bringen und dann wieder zurückzufahren. Und das war ganz klar, dass das nicht etwas Mögliches ist. Karl überlegt ein letztes Mal. Hinfahren, den verwundeten bergen, zurückfahren. Alles unter den Augen russischer Aufklärer, die nur darauf warten, dass sich etwas bewegt. Ja, die konnten das nicht tun. Der Krieg von morgen, wie Drohnen den Kampf um die Ukraine verändern. Feature von Christian Schiffer und Fritz Espenlaub. Sprecherin Verena Fiebiger. Ton und Technik Stefan Oberle. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025. Am nächsten Tag fliegen Karl und sein Kamerad mit ihrer Aufklärungsdrohne ein letztes Mal zu dem Erdloch, in dem der verwundete Ukrainer feststeckte. Es ist leer.